Fünftens um die Reichsreform. Untertitel: Der Kaiser der Konzile, das Konzil von Konstanz, Hus und sein Ende, Herzog Friedrich mit der leeren Tasche, keine Kirchen, keine Reichsreform, das Morden der Hussitenkriege, das Basler Konzil und der Friede mit den Utraquisten, die Reformation Kaiser Sigmunds, ein unerfülltes Kaisertum, Auflösungserscheinungen unter Friedrich III., AEIOU, das klägliche Ergebnis von Basel, Todeskampf des Deutschen Ritterordens, Ladislaus Postumus und die Nationalkönigtümer Böhmen und Ungarn, Burgund, Karl der Kühne, Deutschland hofft auf Maximilian, der letzte Ritter, die Reformreichstage und ihr peinlicher Ausgang, gemeiner Pfennig- und Reichskammergericht, die auswärtigen Händel des Kaisers, Maximilian enttäuscht, Hausmachtpolitik, erstes Auftreten Luthers und die Stellungnahme des Kaisers. Als ein reiches und fleißiges Volk, dessen Städte in glückhaftem Handel, aber auch in stolzer Entfaltung der Künste blühen, das sich anschickt, neben dem Wunderwerk seiner Dome auch Höchstleistungen der Plastik und Malerei sowie der profanen Baukunst hervorzubringen, tritt das deutsche Volk in das 15. Jahrhundert ein. In seinem weiten Lebensraum ragen unzählige Burgen der Fürsten und Ritter, Türme und Mauerzinnen seiner Reichs- und Landesstädte, regt sich ein Übermaß mutiger, einsatzbereiter Kräfte. Aber bei all diesem Reichtum und der stolzen Wehrhaftigkeit erscheint unser Volk im Ganzen gesehen und politisch gewertet wie gelähmt. Denn sein Reich ist fast schon aufgelöst in zahllose Territorien, ohne einheitliche Gewalt und durchgreifendes Recht, von innerem Krieg geradezu unaufhörlich durchzittert. Es droht aus den Fugen zu gehen, wenn nicht eine einschneidende Reform gelingt. Sie herbeizuführen ist die große Aufgabe des Jahrhunderts und sie ist ungelöst geblieben. Wie eine tiefe Tragik liegt es über unserer Geschichte, dass wir damals, statt als das stärkste Volk Europas unsere erfolgreiche Ausbreitung nach allen Richtungen des winkenden Ostens vorzutragen und mit geschlossenem Einsatz zu sichern, nur eine innere Politik des Dynastienhaders und der Ständekriege kannten. Die Antwort darauf hat uns das Schicksal in Gestalt der klaffenden Wunden gegeben, die Deutschland fortan tragen musste. Gefährdung und teilweise Verlust des Ordenslandes, Tschechisierung Böhmens, Verlust der Schweiz, Aufkommen der Türkengefahr, Ende der deutschen Besiedlung im Osten und Erstarken der Slawen. Erst im 18. Jahrhundert konnten wir, sehr spät und begrenzt und auch da bald durch inneren Zwist gelähmt, zur Wiederaufnahme der Kolonisation schreiten. Während so die deutsche Volkskraft für die großen Aufgaben der Nation brach liegt und die Reichsreform unumgänglich erscheint, geht auch merklichste Erschütterung durch den Organismus der Kirche und auch hier kündigt sich die Notwendigkeit von Reformen an. Schon der erste Kaiser dieser zur Entscheidung drängenden Zeit, Sigmund, wird mit beiden Erfordernissen zu rechnen haben und um ihre Bewältigung ringen, ohne allerdings durchzudringen. Da dann der Kaiser, dem unter den Kaisern in der deutschen Geschichte die längste Regierungszeit gegönnt ist, der tatenlose Friedrich III., jede Entscheidung in die Ferne schiebt und auch sein hochbegabter Sohn Maximilian versagt, bleiben Reichsreform und Kirchenreform ungelöst im 16. Jahrhundert aufgespart. Sigmund von 1410 bis 1437 ist zweifellos der begabteste unter den Söhnen Karls, wie der früh verstorbene Johann der persönlich ehrenwerteste gewesen ist. Wie sein vielgewandter Vater versteht er es, politische Möglichkeiten zu nützen, ehe sie verflattern. Seine glänzende Diplomatie wird durch seine großen Sprachkenntnisse unterstützt. Wäre er zugleich ein tüchtiger Soldat und guter Verwalter gewesen, er hätte einer unserer hervorragendsten Kaiser werden können. Aber Sigmund ist auf dem Schlachtfeld nicht zu Hause und im Geldausgeben wird er ein erschütterndes Gegenstück zu seinem Großvater. Wie der alte Johann von Böhmen, ein Leichtsinniger, ein Verschwender und Schuldenmacher. So hat er den ihm in sehr wertvoller Ausführung verliehenen englischen Hosenbandorden in der ersten Geldnot versetzt, bis er Gläubiger fand, die ihm halfen, das Juwel wieder auszulösen. Bei seiner Wahl steht Sigmund eben in einem Krieg gegen die Venezianer, wobei er bezeichnenderweise einen Teil seines ungarischen Besitzes, die 13 deutschen Gemeinden in der Zips, an die Polen verpfändet, bei denen sie dann bis ins 18. Jahrhundert geblieben sind. Ohne den mächtig auf dem italienischen Festland um sich greifenden Gegnern im Wesentlichen Abbruch tun zu können, schließt der König dann 1413 einen Waffenstillstand ab. Bald darauf gelingt es ihm, in behendem Zugreifen einen großen Erfolg davon zu tragen. Für Unterstützung, die er Johann dem 23., dem zweiten Pisaner Papst, gewährt, weiß er diesen zur Einberufung eines allgemeinen Konzils zur Reform der Kirche zu verpflichten. Es soll am 1. November 1414 in der Stadt Konstanz eröffnet werden. Hier soll auch die Beseitigung des Schismas erfolgen. Immer noch gibt es nämlich drei Päpste, von denen keiner weichen will, deren jeder seine Anhänger hat. Zugleich soll die Frage des Prager Universitätsprofessors Hus erledigt werden, der wegen ketzerischer Lehren im großen Kirchenbann steht. Hus hat unter der schwachen Regierung Wenzels eine mächtige Bewegung in Böhmen hervorgerufen, die besonders unter dem Adel und der bäuerlichen Bevölkerung um sich greift und einen gewalttätigen Charakter annimmt. Sigmund kann es nicht gleichgültig sein, was sich da in seinem künftigen Erbland an Unheil anspinnt. Es ist der besondere Erfolg dieses Königs, dass er auf dem Konzil als Schirmvogt der Kirche den Vorsitz führen wird. Noch einmal reckt sich das Kaisertum für eine flüchtige Zeitspanne auf seinen ehrwürdigen alten Platz, den es unter den Ottonen und den ersten Salian eingenommen. Noch einmal scheint die altgeheiligte Würde mehr zu sein als eine prächtige Dekoration, wenn jetzt der König Sigmund, durch persönliche Geschicklichkeit manchen Mangel an tatsächlicher Macht verbergend, den Verhandlungen präsidiert und auch in den Vorbesprechungen sich durch seine Beredsamkeit zur Geltung zu bringen weiß.